Nun, Bruder, zum Teufel. Ich bin ins Faseln geraten. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Höre, ich wache in der Nacht zuweilen auf, dann werde ich nach ihm sehen. Es wird aber nichts sein. Unsinn, alles ist gut. Beunruhige dich nicht besonders. Doch wenn du willst, sieh auch mal nach. Wenn dir aber etwas auffallen sollte, Fieber zum Beispiel oder Fantasieren oder sonst etwas, dann weck mich sofort auf. Aber es wird bestimmt nichts sein. Ernst und sorgenvoll erwachte Rasumichin am anderen Morgen gegen 8 Uhr. Eine Menge neuer und unvorhergesehener Fragen, Zweifel und Bedenken überfiel ihn jetzt mit einem Mal. Er hätte sich's früher nicht träumen lassen, dass er jemals so aufwachen würde. Er erinnerte sich bis in die letzten Einzelheiten alles gestern Vorgefallenen und begriff, dass ihm etwas nicht Alltägliches widerfahren war, dass er einen ihm bis jetzt völlig neuen Eindruck, der keinem einzigen früheren glich, in sich aufgenommen hatte. Gleichzeitig war sich vollkommen klar, dass die in seinem Kopf aufgeloderte Illusion im höchsten Grade unerfüllbar sei, so unerfüllbar, dass er sich ihrer schämte und sich schleunigst anderen, vordringlicheren Sorgen und Bedenken zuwandte, die ihm dieser dreimal verfluchte gestrige Tag hinterlassen hatte. Die allerschrecklichste Erinnerung war für ihn, wie niedrig und gemein er sich gestern benommen hatte, nicht allein, weil er betrunken gewesen war, sondern weil er vor dem jungen Mädchen aus dummer, übereilter Eifersucht, die besondere Situation ausnutzend, den Bräutigam herabgesetzt hatte, ohne ihr gegenseitiges Verhältnis und ihre Verpflichtungen, geschweige denn den Mann selbst, ordentlich zu kennen. Und welches Recht hatte er, so übereilt und blindlings über ihn zu urteilen? Und wer hatte ihn um sein Urteil gebeten? Und kann denn überhaupt ein Wesen wie Avdotja Romanowna sich einem unwürdigen Menschen verkaufen? Also muss er doch auch Vorzüge haben. Die möblierten Zimmer. Woher in der Tat hätte Luschin denn wissen sollen, was für möblierte Zimmer er gemietet hatte? Er lässt doch gleichzeitig eine Wohnung instand setzen. Pfui, wie schändlich das alles war. Und ist das etwa eine Entschuldigung, dass er betrunken war? Eine dumme Ausrede, die ihn noch mehr bloßstellte. Im Wein liegt Wahrheit. Und da hat sich nun auch die ganze Wahrheit, das heißt, der ganze Schmutz eines neidischen, rohen Herzens offenbart. Und ist denn ihm, Rasumichin, eine solche Träumerei überhaupt erlaubt? Wer ist er denn im Vergleich mit einem solchen jungen Mädchen? Er, der betrunkene Skandalmacher und gestrige Prahlhans. Ist denn so eine zynische und lächerliche Zusammenstellung überhaupt denkbar?